Affidamento. Das italienische Wort Affidamento, das Ende der 80er Jahre von Feministinnen gebraucht wurde, um frauenidentifiziertes Handeln zu bezeichnen, bedeutet ursprünglich Vertrauen. Menschen sorgen ohne Gewähr füreinander, ohne Bürokratie oder Rechtsanspruch, möglichst ohne gegenseitige Abhängigkeiten zu schaffen. Das gelingt nicht immer. Zitat Mascha Kaleko, Nekrolog auf ein Jahr. Die Freundschaft welkt im Rechnen mit Prozenten. Bald siehst du ein, dass niemand helfen kann. Du stehst allein und die dir helfen könnten, die sagen höchstens, rufen Sie mal an. Aber es gibt Ausnahmen. Brief an E. Deine Askese, deine Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit passten mit meiner Anorexie gut zusammen. Lieber in zerlöcherten Schuhen gehen, aber frei sein, nach Louise Bourgeois 1911 bis 2010. Als irgendwo hinter einem Schalter oder Tresen sitzen, das sprach mir aus dem Herzen. Dass ich dann in den Armen einer wohlhabenden Schweizerin sanft gelandet bin, mag keine rühmliche Geschichte sein, schon gar nicht für eine Alt-68erin, so betrachtet. Bis in alle Ewigkeit kann ich schwören, bei allem, was mir heilig ist, dass es deine Anmut war, die mich betört hat. Schon auch die Aura, Professorin aus Bern, an mir interessiert, hat mitgespielt. Aber ohne deine Augen, dein Lächeln, deinen Wagemut, deine Klugheit, deinen Witz. Ach, immer weiter könnte ich aufzählen. Die schönste aller Frauen, sie schenkte mir Vertrauen. Wäre nichts geschehen. Das Geld spielte keine Rolle. Aha. Dass nur schon dieses schöne, von uns gemeinsam bewohnte Haus zu halten, viel Geld kostete, betraf mich scheinbar nicht. Ich hielt mich raus. Die altmodisch gediegene Umgebung entsprach meinem bäuerlichen, während der politisch aktiven Zeit nur verdrängten Hang zur Bourgeoisie, wie du das lächelnd nanntest. Du hast über lange Zeit alternativen Projekten und vielen Frauen in schwierigen Lebenslagen geholfen und auch mir die Freiheit geschenkt zu tun, was ich will. Ich behauptete meine Autonomie und Nützlichkeit, indem ich versuchte, im Haushalt zu sparen und viel Zeit verbrachte, um im Brockenhaus und auf Trödelmärkten nach allem Notwendigen zu fahnden. Budgetprodukte einzukaufen. Du hättest mich lieber als Schriftstellerin gesehen, sicher nicht als deine Hausfrau. Mir fiel wenig Text ein damals. Im fremden Sprachraum musste ich mir die Wörter aus der Nase ziehen. Aber unseren kinderreichen Frauenhaushalt fand ich spannend und verstand meine Arbeit als Feldforschung. Wir wollten unsere Geldgeschichten auseinanderhalten. Du hast darauf bestanden, dass ich finanziell selbstständig bin, Geld verdiene. Ich habe das nur zum Teil geschafft.